manchmal passiert viele, viele Tage lang nichts. Oder nichts Besonderes. Es ist keine große Abwechslung in Sicht. Alles läuft wie immer. Man kann schon die Uhr danach stellen. Aufstehen, frühstücken, zur Schule gehen und so weiter. Aber dann, und meistens, wenn man gar nicht damit rechnet, dann ist sie plötzlich da. Die Überraschung. So ist das auch bei Elias. Bei ihm gibt es eine Überraschung, die sein ganzes Leben auf den Kopf stellt. Wie? Das hört ihr jetzt. Viel Spaß dabei. Elias und die Oma aus dem Ei. Ein Hörspiel für Kinder von Gabriele Bigott. Nach dem Kinderbuch von Iva Prochazkova. Mit Eltern ist es wie mit dem Wetter. Man sucht sie sich nicht aus. Elias hat eigentlich Glück mit seinen Eltern. Er wird sogar um sie beneidet. Die hat so schöne blonde Haare und so Locken. Ach, die sieht toll aus, deine Mutter. Die sieht ja aus wie eine richtige Prinzessin. Sieht toll aus, klar. So einen Vater wie du hätte ich auch gern. Du musst doch zu Hause den ganzen Schrank voller toller Computerspiele haben. Klar, mindestens 1 Million. Also alles in Ordnung mit diesem Elias und seinen Eltern wird jetzt jeder sagen, was gibt's da viel zu erzählen. Und ratzbatz wäre die Geschichte schon zu Ende. Aber so einfach ist es eben nicht mit Elias und seinen Eltern, um die ihn seine Freunde Viktoria und Emil beneiden. Hört mal genauer hin. Die hat so schöne blonde Haare und so Locken. Ach, die sieht toll aus, deine Mutter. Die sieht ja aus wie eine richtige Prinzessin. Typisch Viktoria. Prinzessin, Prinzessin. Was die mal mit ihren Prinzessinnen hat. Die sitzen bestimmt nicht den ganzen Tag am Schreibtisch und lesen irgendwelche dicken Bücher über irgendwelche saublöden Schlösser und Burgen. So einen Vater wie du hätte ich auch gerne. Du musst doch zu Hause den ganzen Schrank voller toller Computerspiele haben. Typisch Emil. Tolle Computerspiele. Na danke. Der würde sich umgucken, wenn er einen Vater hätte, der den ganzen Tag am Computer sitzt und nichts weiter tut, als sich diese mächtig tollen, saublöden Spiele auszudenken. Habt ihr das gehört? Ja? Dann kann die Geschichte weitergehen. Das war nämlich Elias' innere Stimme. Und nur wer die hören kann, kann diese Geschichte richtig verstehen. Denn eine Prinzessinmutter und einen Spielevater zu haben, das klingt erstmal toll. Aber wer genauer hinhört, weiß, dass das ziemlich schwierig sein kann. Und am besten weiß das natürlich Elias selber, weil es mit seinen Eltern manchmal überhaupt nicht auszuhalten ist. Schloss Brokumus, Käsefuß, fetter Popelfresser, Bepister, Mist mir, reicht's. Das ist Elias' Lieblingsschimpfwort. Es ist ein etwas schwieriges Wort. Dafür ist es aber sehr schön, vor allem, wenn es sehr schnell gesagt wird. Schloss Brokumus, Käsefuß, fetter Popelfresser, Bepister, Mist mir, reicht's. Elias kann das besonders schnell sagen, weil er es leider sehr oft sagen muss. Aber natürlich sagt er es nur mit seiner inneren Stimme, weil er ja so ein lieber Junge ist. Sein lieber Junge Elias, ja? Ich weiß, dass heute Samstag ist und ich weiß, dass ich versprochen habe, mit dir Fußball zu spielen. Aber ich wusste nicht, dass es so lange dauert, diese Software neu zu installieren. Es tut mir so leid, aber das verstehst du doch, Sohnemann. Frag Mama, ob sie mitspielt. Nein, Elias, ich kann jetzt auch noch nicht. Geh schon mal allein raus. Papa kommt bestimmt gleich nach. Ich muss mir bloß noch schnell diese Videokassette angucken über Schloss Buchwitz und seine Bilder. Dann komme ich auch und spiele mit. Nimm den schönen neuen Fußball und geh schon mal vor. Sein lieber Junge, ja? An diesem Samstag muss Elias sein Lieblingsschimpfwort mit absoluter Rekordgeschwindigkeit sagen. Schloss Brokumus, Käsefußfetter, Popelfresser, Bepister, Mist, mir reicht's. Denn natürlich kommt sein Vater nicht und seine Mutter auch nicht. Und so kickt er wütend allein den schönen, neuen, knallgelben Fußball gegen alle möglichen Mauern und Zäune in diesem gottverlassenen, blöden Dorf, in dem sie jetzt wohnen. Und als der Ball schließlich über eine hohe Mauer in einen fremden Garten fliegt, lässt er ihn einfach liegen, so wütend ist er. Und es hilft überhaupt nicht. dass ihm die Eltern am Abend einen ganz besonders lieben Gute-Nacht-Kuss geben. Die sind einfach unmöglich. Die machen bloß, was sie wollen. Nicht auszuhalten ist das. Aber an mir herum erziehen, das können sie. Die müssten selber erstmal erzogen werden. Bloß von wem? Ich kenne keinen. Nicht einmal eine Oma oder ein Opa habe ich. Sowohl Elias Vater als auch Elias Mutter haben keine Eltern mehr. Und so gehört er zu den ganz wenigen Kindern, die keine Großeltern haben. Viktoria und Emil haben es da besser. Meine Oma Hilde war mal Kugelstoßmeisterin. Die ist stark wie ein Löwe. Und Oma Loni? Die ist sogar noch am Theater, als Soufflöse. Da sagt sie den Schauspielern ihre Texte vor. Und mir erzählt sie manchmal die Stücke. Und mein Opa Horst kann Puppenmöbel bauen. Und Opa Wolfgang singt ferklige Lieder. Aber bloß, wenn Oma Hilde nicht dabei ist. Ich habe sogar drei Opas. Und alle sind ganz dick. Und der eine, mein Opa Harry, der hat auf der Glatze eine Tätowierung. Und Opa Werner ist Förster und weiß alles über Tiere. Und mein dritter Opa, der lebte früher in China und kann prima Drachen bauen. Oma habe ich zwar bloß eine, aber dafür ist die richtig Oma und immer zu Hause und kann sogar Karamellbonbons kochen. Elias kann vor Neid und Traurigkeit nicht einschlafen. Ungerecht ist das. Warum habe ausgerechnet ich so ein Pech? Keinen Opa und keine einzige Oma. Nicht mal eine winzig kleine. Ungerecht ist das. Total ungerecht. Am nächsten Tag ist Elias immer noch traurig. Kaum haben sie gemeinsam mit ihm gefrühstückt, sitzen seine Eltern schon wieder an ihren Schreibtischen. Schloss Brokkumus, Käsefuß, fetter Popelfresser, aber Pizza, Mist, mir reicht's. Wütend macht er sich auf den Weg, um wenigstens den verlorenen Fußball zu suchen. Er geht und sucht und geht, aber irgendwie scheint die Mauer, gegen die er gestern den Ball gekickt hat, kein Ende zu nehmen. Wo willst du hin? Hier geht's nicht weiter. Entschuldigung, ich habe sie überhaupt nicht gesehen. Nicht gesehen hast du mich? Aha, nicht gesehen. Ja, das kann passieren. Und was hast du hier zu suchen? Den Fußball. Meinen neuen gelben Fußball. Ich habe ihn über die Mauer geschossen. Ausgerechnet über diese Mauer hier. Es war auch nur aus Versehen, weil ich so wütend war. Warum denn? Naja, wir wohnen noch nicht lange hier auf dem Dorf. Und die anderen Kinder aus meiner Klasse wohnen eben weiter weg. Und da... Oh, oh, ich verstehe. Du siehst doch das Tor dort. Na, das hier, gleich hinter uns. Wieso habe ich das vorhin nicht gesehen? Ja, kann passieren. Ich glaube, dort hinten, wo der kleine Teich ist, liegt etwas Gelbes. Mein Fußball, wirklich? Kann ich da hingehen? Ja, was denn sonst? Beeil dich! Und Elias rennt schnell zum Tor. Er muss mächtig dagegen drücken, bis es sich öffnet. Und dann steht er auch schon am Teich. Da hinten ist auch etwas Gelbes zu sehen. Er muss tief durch den Morast warten. Das ist ja gar nicht mehr Fußball. Das ist ein Ei. Ein Ei ist das. Das ist ein gelbes, großes, schmutziges Ei. Hallo, das war nicht mehr Fußball. Hallo. Ja, da ist nun niemand mehr. Elias hat keine Zeit, sich darüber zu wundern. Er muss nachdenken. Man darf eigentlich keine Vogeleier aus den Nestern holen und anfassen. Aber das hier lag ja im Schlamm. Und angefasst habe ich es nur, weil ich dachte, es wäre mein Fußball. Wenn ich es wieder hinlege, wird es die Vogelmama nicht mehr ausbrüten und das Küken muss sterben, weil es keinen hat, der sich kümmert. Im Haus, im Warmen kann es bestimmt schlüpfen. Also nehme ich das Ei mit nach Hause. Die Frage ist nur, ob Elias seinen Eltern von dem Ei erzählen soll. Hallo, da bist du ja. Oh Gott, hast du schmutzige Schuhe. Zieh sie gleich im Flur aus, ja, damit du keinen Dreck hereinträgst. Umziehen musst du dich wohl auch. Elias, warte mal. Ja? Hände waschen nicht vergessen, hm? Na klar, mach ich. Nein, diesen mit lauter unwichtigen Dingen beschäftigten Eltern wird Elias nichts von dem Ei erzählen. Darum wird er sich ganz allein kümmern. Bloß, wohin damit? Und was wird, wenn das Vogeljunge schlüpft? Elias? Abendbrot. Elias hat das Ei vorerst in den Sockenkorb in seinem Zimmer getan. Schön weit unten, damit es niemand sieht. Außerdem ist es da warm. Na, was ist? Schaffst du deine Spaghetti nicht? Was doch? Was brauchen eigentlich kleine Vögel, Papa? Ja, dass sie wachsen. Hey, dein Essen wird kalt. Vor allem brauchen sie ein weiches Nest mit einem hohen Rand, damit sie nicht herausfallen. Und sie müssen regelmäßig Essen bekommen. Wie du. Hast du denn heute gar keinen Hunger? Doch, gleich. Und was essen kleine Vögel? Fliegen, Würmer, Käfer. Gibt's die auch irgendwo zu kaufen? Aber Elias, das weißt du doch. Die Vogeleltern füttern ihre Vogelkinder und picken dazu den ganzen Tag nach Fliegen, Würmern, Käfern. Das Gespräch macht Elias nicht glücklich. Den ganzen Tag nach Fliegen, Würmern und Käfern suchen, das schafft er doch nie. Nicht mal am Wochenende, wenn keine Schule ist. Ihm muss etwas einfallen. Er sitzt vor dem Sockenkorb, sieht das gelbe Ei an und denkt nach. Naja, vielleicht kann man ja so ein Küken umgewöhnen, so eine Art künstliche Ernährung. Das geht bestimmt, das muss. Aber zuerst muss ein ordentliches Nest her, so richtig mit hohem Rand und ganz weich ausgelegt, damit es das Ei schön warm hat und das Vogeljunge Lust hat, herauszukommen. Elias denkt noch nach, als er im Bett liegt. Er denkt noch nach, als seine Eltern längst eingeschlafen sind. Und auch an die alte, schon etwas ausgefranste Nachttischlampe seines Vaters denkt er. Und an die langen, weichen und lockigen Prinzessinnenhaare seiner Mutter. Elias wacht am Morgen von einem sehr merkwürdigen Geräusch auf. Hatschi! Seit sie hier auf dem Dorf wohnen, hat sich Elias an viele neue Geräusche gewöhnen müssen. Hatschi! Aber das ist ein ganz neues. Und jetzt sieht er es. Das Nest, das er in der Nacht gebaut hat, ist leer. Und jetzt ist auch nichts mehr zu hören. Nur eine wohlbekannte Stimme. Elias, du kannst ins Bad. Beeil dich, wir kommen zu spät zur Schule. Was ist denn bloß mein blaues Hemd? Sei nicht so nervös, es wird schon da sein. Wieso verschwinden hier ständig Sachen? Wenn man Ordnung hält, verschwindet auch nichts. Na, hier. Der Schirm von meiner Nachttischlampe, der ist auch verschwunden. Unsinn, der ist bestimmt einfach abgefallen. Ein Lampenschirm kann nicht einfach abfallen. Das geht schon physikalisch nicht. Ach, der wird schon irgendwo rumliegen. Jetzt beeil dich lieber. Ich denke, du musst heute in die Firma. Ja, eben. Halt mal. Warte. Was ist? Was ist denn mit deinen Haaren? Ja, ich muss mich noch kämmen. Nee, das ist es nicht. Da, die eine Seite ist viel kürzer als die andere. Oh, Unsinn. Elias, was machst du denn so lange? Ja, was macht Elias so lange? Er sucht das Vogelkind. Aber da sind nur ein paar kleine gelbe Federchen. Wo ist das Küken? Was ist bloß passiert? Elias sucht in allen Ecken. In seinen Hausschuhen, im Sockenkorb, in der Spielzeugkiste. Er durchwühlt vor Verzweiflung sein ganzes Bett. Elias, sag mal, spinnst du? Was machst du da? Gräbst du dein Bett um? Ich wollte dir helfen, den... Ja? Den Bezug zu wechseln. Den Bezug wechseln, tolle Idee, wo wir schon so spät dran sind. Ab ins Bad. Hatschi! Hey, was ist los? Bist du erkältet? Hatschi! Komm schon, was stellst du dich so an? Sie muss Elias richtig aus dem Kinderzimmer ziehen. Der hat nämlich gerade das ausgeschlüpfte Vogeljunge entdeckt. Es sitzt auf der Leiter seines Feuerwehrautos. Es hat kleine Beinchen und es hat auch zwei Flügel. Ganz kleine, mit kurzem gelbem Flaum drauf. Aber es hat auch kleine Ärmchen und es trägt ein hellblaues Kleid und eine dunkelblaue Schürze. Es hat eine Nase, Mund, Augen und weiße Härchen, an denen noch etwas Eierschale klebt. Und es hat Falten im Gesicht. Eine Oma. Eindeutig eine Oma. Ich habe eine Oma bekommen. Irre. Cool. Elias Mutter hat sich inzwischen im Spiegel angeschaut. Nein. Das kann nicht sein. Warst du das, Elias? Irre. Cool. Na, hör mal. Und Papas Nachttischlampe, warst du das etwa auch? Also irgendwo muss doch noch ein blaues Hemd sein. Komm doch mal. Ich werd hier noch verrückt. Elias sieht noch mal in sein Kinderzimmer. Irre. Cool. Es ist eine Oma. Eindeutig. Sie sieht zwar nicht aus wie eine Meisterin am Kugelstoßen und einen tätowierten Kopf hat sie auch nicht. Aber dafür ist es meine. Ganz allein meine. Komm bitte her, Elias. So, jetzt erklär mir mal, warum du Mama die Haare abgeschnitten hast. Wie konntest du sowas tun? Mit der Schere. Also keine frechen Antworten, bitte. Ich frage, wieso du es getan hast. Es ist, weil... Na, ich habe... Es ist doch nur, weil... Die laute Stimme von Elias weiß nicht weiter. Dafür freut sich seine leise, die innere. Cool. Endlich habe ich auch eine Oma, so wie die anderen Kinder. Die wird immer Zeit für mich haben. Es ist nur, weil... Weil ich doch was brauchte, was ich in den Lampenschirm reinmachen konnte. In meinen Lampenschirm? Ja, für das Nest. Du hast ein Nest gebaut. Haha. Aus meinem Lampenschirm und aus Mamas Haaren. Ja. Und du denkst, wenn du das draußen vors Fenster stellst, kommt irgendein Vogel und legt Eier rein. Ja, das denke ich. Nein, das denke ich nicht. Da würden die Vögel höchstens draufkacken. Ich brauche kein Nest mehr. Die Oma ist schon ausgeschlüpft. Du machst Sachen. Da kacken doch höchstens die Vögel drauf. Alles klar? Ja, also ich hoffe, dass sich das nicht wiederholt. Also ich finde, die kürzeren Haare stehen mir gar nicht so schlecht. Elias, wo ist deine Schultasche? In meinem Zimmer. Elias sieht, dass die Oma jetzt zusammengekauert in seinem Autokarton liegt und dabei schnarcht und bibbert. Schnell deckt er sie mit seiner Mütze zu und schiebt ihr ein Tempotaschentuch als Kissen unter den Kopf. Und noch schneller schiebt er den Karton unter sein Bett. Elias, beeil dich! Und kaum sitzen alle drei im Auto, reden Elias Eltern schon wieder von ihrer Arbeit. Die interessieren sich nur für ihre Arbeit. Warum ihr Kind ein Nest bauen musste, interessiert sie nicht. Und eine Oma in einem Karton unter dem Bett würde sie auch nicht interessieren. Vielleicht würden sie die mir sogar wegnehmen. Vielleicht ist es ja gar nicht erlaubt, dass sich Kinder eine Oma im Karton unter dem Bett halten. Nein, ich werde nichts von der Oma erzählen. Die Oma ist meine Sache. Ich allein werde mich um sie kümmern. In der Schule kann Elias an nichts anderes denken. Strumpfhosen und Schuhe braucht die Oma ganz nötig. Und natürlich etwas zu essen. Bloß was? Immerhin hat sie Flügel. Vielleicht ernährt sie sich wie ein Vogeljunges. Dann braucht sie wahrscheinlich... Elias? Ja? Hast du nicht zugehört? Doch, ich... Was brauchen wir also, um diese gerade Linie zu ziehen? Käfer, Würmer und Fliegen. Ausgelacht zu werden ist nicht gerade angenehm, deshalb passt Elias jetzt lieber auf. Aber in der großen Pause geht er zu Victoria in die Puppenecke. Ist was? Ist das dein Kind? Klar. So ein olles Plüschkrokodil. Hast du keine richtige Puppe als Kind? Wieso denn? Ich spiele jetzt mit dem hier. Wir könnten dann Mutter, Vater und Kind spielen. Echt? Du würdest mitspielen? Ja, echt. Ich kann dann das Kind ins Bett bringen und seine Strumpfhosen waschen und seine Schuhe putzen. Hast du Klamotten für die Puppen? Klar, in der Kiste. Dann kümmere dich mal um unser Kind, Vati. Mach ich, Mutti. Ich kümmere mich doch nicht wirklich um so eine alberne Puppe. Ich kümmere mich um was viel Wichtigeres. Um meine Oma. Eine grüne Strumpfhose, einen gehäkelten Schal, eine Art Strohhut und drei Schuhe hat Elias für die Oma in der Puppenkiste gefunden und, naja... Naja, mitgenommen. Das ist nicht direkt geklaut. Außerdem, diese Puppen haben so viel Zeug. Die Oma braucht das viel dringender. Bloß blöd, dass es keine Schuhe gibt, die zusammenpassen. Und zu essen muss ich auch noch was besorgen. Wir müssen noch an der Bücherei vorbei. Sagt Elias Mutter, als sie ihn von der Schule abholt. Ich habe ein Buch bestellt über böhmische Schlösser. Und dann müssen wir noch einkaufen. Typisch Mama. Sie trödelt und vertrödelt die ganze Zeit mit lauter so unwichtigen Dingen. Das heißt, einkaufen ist gar nicht so schlecht. Die Oma hat bestimmt schon Hunger. Und so trifft es sich doch ganz gut, dass Elias mit der Mutter im Supermarkt ist. Dort kaufen schließlich auch Omas ein. Zum Beispiel diese ganz dicke, die den ganzen Einkaufswagen voller Brot, Salami und Bierflaschen hat. Kaufen Sie das für einmal Essen oder für mehrere Mahlzeiten? Unverschämtheit! Was soll denn das heißen? Na, so ein frecher Bengel auch. Am Kühlregal steht eine kleine, dünne Oma. Elias sieht, dass sie ein Päckchen rausnimmt mit irgendwas krummem, rosafarbigem drin. Essen Sie gerne Würmer? Gebacken oder roh? Am liebsten mit Mayonnaise und Zitronensaft beträufelt. Elias, ich suche dich überall und du suchst hier Fische aus? Das sind Fische? Schrimps. Aber die kaufe ich nicht. Die sind teuer und außerdem isst sie keiner in der Familie. Was ist denn der da? Dieser nette, weißhaarige Opa. Der reißt ganz gierig die Tüte auf, die er gerade bezahlt hat. Eierplätzchen? Was? Eierplätzchen. Mama, kaufst du mir bitte ein paar Eierplätzchen? Na gut. Aber nicht, dass du die alle auf einmal isst. Nein, bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Nicht ein einziges. Wer weiß, wie gefräßig so eine Oma ist. Und überhaupt, hoffentlich haben weißhaarige Omas den gleichen Geschmack wie weißhaarige Opas. Zu Hause wartet eine Überraschung auf Elias. Nein, scheiße, Mist. Was ist denn, Elias? Nichts, gar nichts. Ich bin bloß über was gestolpert. Ist nichts passiert. Wirklich nicht? Nein, ist gar nichts passiert. Außer, dass Elias Zimmer aussieht, als wenn es von Räubern überfallen worden ist. Die Autokiste ist umgekippt, der Sockenkorb auch. Die Zeichenmappe mit den Bildern, die Elias gemalt hat, liegt auf dem Teppich. Und das schönste Bild, das ist sogar zerrissen. Nee, das ist nicht zerrissen. Das ist angebissen. Die Oma. Oma. Hast du das, Omachen? Hattest du Hunger? Und da hast du das Bild angeknabbert? Na ja, nicht so schlimm. Das schneide ich ab. Schlaf dich ruhig erstmal aus. Ich muss sowieso gleich Abendbrot essen gehen. Und dir lege ich hier Eierplätzchen hin. Und hier, das sind Sachen für dich, damit du nicht frierst. Ich räume schnell auf, damit meine Mutter nicht meckert. Hey, was machst du da? Die Oma hat anscheinend keine Ahnung, wie sich eine Oma zu benehmen hat. Nicht nur, dass sie erst alles durcheinander kramt und dann schläft wie ein Murmeltier, sie lutscht jetzt auch noch am Daumen. Ob es lange dauert, bis die Oma groß ist und sich wie andere Omas benimmt? Bis sie mir was vorliest oder Domino und Schwarzer Peter mit mir spielt? Naja, schließlich ist sie erst vor ein paar Stunden geschlüpft. Da muss man erst mal geduldig sein. Beim Abendessen gibt es dann noch eine Überraschung. Stell dir vor, Papa fährt nach Australien. Nach Australien? Toll. Und warum? Wir sollen ein neues Computerspiel erfinden. Ich und noch zwei Kollegen aus der Firma haben den Auftrag. Und wer das beste Spiel erfindet, darf nach Australien fahren. Wahnsinn. Nach Australien? Ja, zu einer ganz großen internationalen Messe. Das Kind und seine Welt. Ich freue mich total drauf. Und was ist, wenn du nicht gewinnst? Ich muss gewinnen. Ich bin der Beste. Du gewinnst bestimmt. Nimmst du mich dann auch mit? Schön wär's, aber das ist nichts für Kinder. Das ist ein Treffen von Computerfirmen, die Kinderprogramme herstellen. Und auf der Messe geht es nicht um die Kinder, sondern um die Programme und ums Geschäft. Verstehst du? Klar, verstehe. Nee, verstehe ich nicht. Eine Messe, die das Kind und seine Welt heißt. Aber Kinder haben da nichts zu suchen. Spielen wir noch was, Papa? Tut mir leid, aber ich kann jetzt nicht spielen. Ich muss über das neue Spiel nachdenken. Spiel mit Mutti. Elias. Du hast doch gesehen, wie dick das Buch ist, das ich in der Bücherei ausgeliehen habe. Das muss ich heute Abend noch lesen. Wütend rennt Elias in sein Zimmer. Schluss, Brokkumus, Käsefuß, fetter Popelfresser, bepisster Mist mir rechts. Schussgummus, fetter Opelfressbiss, Mist mir rechts. Was? Du bist das. Aufgewacht? Hallo. Hallo. Ich bin Elias. Und du? Und du. Und du und du. Und du und du. Na gut. Und du. Meinetwegen kannst du so heißen. Das ist kein schlechter Name, Undu. Du bist aber eine Oma. Meine Oma. Ja? Undu ist meine Oma? Nein. Nicht deine Oma, sondern meine Oma. Klar, meine Oma. Na gut, lernst du schon noch. Bist ja noch klein. Undu ist klein? Und du? Ich bin auch noch klein, aber größer als du. Ich wachse aber noch. Und du wächst auch noch. Naja, kann sein. Das heißt, Omas wachsen eigentlich nicht mehr. Was machen Omas dann? Auch eine Menge anderer Sachen eben. Zum Beispiel vorlesen. Oh, und du willst vorlesen? Wirklich? Ja, vorlesen, vorlesen, vorlesen, ja. Hier, das Buch ist ganz neu. Habe ich zum Geburtstag gekriegt. Ach, hey, nicht dran lecken. Ja, es schmeckt lecker. Nein, das ist nicht zum Essen. Das ist zum Lesen. Ach so. Zum Lesen? Wie geht Lesen? Also, das ist ganz einfach. Hier, das sind alles Buchstaben. Hier ein E, ein S, ein W, ein A. Hier steht, es war einmal. Es war einmal. Nicht auswendig sagen. Lesen. Ja, lesen. Ein E, ein S und das da? Und das da? Ein O, ein M und ein A. O-M-A. Oma. Sehr gut. Wenn du fleißig übst, kannst du bestimmt bald richtig lesen. Loben ist wichtig, weiß Elias. Ohne Zweifel ist Oma Undu recht gescheit und lernt schnell. Vielleicht klappt es ja bald mit dem Vorlesen. Oma. Ein O, ein M, ein A. Ein O, ein M, ein A. Das steht hier alles da. Ein U, ein N, ein D, ein U. Und du, und du, und du, und du. Und du ist eine Oma. O-M-A. Du kannst ja singen. Wer hat dir das beigebracht? Beibracht? Warum? Ja, singen kann Oma Undu augenscheinlich von Geburt an. Keiner muss es ihr beibringen. Von manchen Dingen hat sie aber überhaupt keine Ahnung. Nicht mal laufen kann sie richtig. Elias hat in den nächsten Tagen viel zu tun. Er kann es kaum erwarten, nach der Schule nach Hause zu kommen. Also heute müssen wir mal richtig laufen üben. Hm. Aber nicht hier im Zimmer. Draußen. In den kleinen Park hinter der Kirche. Was ist draußen? Alles, was du hier durch das Fenster sehen kannst und noch viel mehr. Du begreifst das schon noch, wenn du ein bisschen älter bist. Oder ist Undu jetzt schon alt? Na egal, alte Leute können ohne was dazulernen. Und wenn sie gerade aus dem Ei raus sind, ist das ganz besonders nötig. Also Undu, wir gehen los. Ich steck dich jetzt in meine Hosentasche. Da wird es zwar etwas dunkel und bestimmt auch ein bisschen krümelig. Aber wir sind ja gleich draußen. Ich gehe noch ein bisschen raus, Mutti. Mhm. Darf ich mir ein Eis kaufen? Eislaufen? Wieso Eislaufen? Ach Gott, ich höre schon lauter Quatsch, Elias. Wird Zeit, dass ich fertig werde mit dem Bücherkram. Eis kaufen kannst du. Wie viele Kugeln? Vieh und Nudeln? Was? Wie viele Kugeln darf ich? Zwei? Eins, zwei, drei. Drei Kugeln? Nein, das ist zu viel. Hier hast du Geld und komm nicht zu spät, ja? Elias rennt schnell zum Bäckerladen, da gibt es im Sommer leckeres Kugeleis. Und er freut sich so darauf, dass er vergisst, die Oma aus der Hosentasche zu nehmen. Entschuldigung, Undu, du bist ja ganz blass. Dir ist doch nicht schlecht. Und mir ist schlecht. Das wird schon wieder. Hier, kannst auch mal lecken. Schokolade ist gut für die Nerven. Schokoeis auch. Schmeckt es dir? Es schmeckt ja. Elias hat sich die kleine Undu-Oma auf die linke Hand gesetzt. In der rechten hat er das Eis und nun lecken sie beide abwechselnd. Ja. Denkt Elias jetzt gerade. Ja, es ist schön, eine Oma zu haben, mit der man zusammen Eis lecken kann. Es schmeckt noch viel besser als allein. Allerdings. Denkt er dann? Allerdings muss sie noch viele Dinge dazulernen, die wir zusammen machen können. Vor allem erstmal richtig laufen. Das muss geübt werden. Pass auf, jetzt gehst du einfach los. Flachmus, ja. Oh! Nicht so schlimm, steh auf. Einfach ein Bein vors andere setzen. Nein, nicht kriechen. Du bist doch kein Baby mehr. Komm, mit meinem Finger und Achtung, fertig, los. Schuss, Vetter, Opel, Fress, Mist, Bier, rechts. Schimpf nicht, gib dir lieber Mühe. Du bist alt genug, um zu laufen, auch ohne Festhalten. Also, Achtung, fertig und los. Schuss, Kosmos, Vetter, Opel, Fress, Piss, Mist, Bier. Es geht nicht, ich kann's nicht. Nicht weinen, das wird schon noch, bestimmt. Das liegt einfach daran, dass du keine Schuhe hast. Ich werde dir welche kaufen und dann lernst du laufen wie geschmiert. Gleich am nächsten Tag geht Elias im Einkaufscenter ins Schuhgeschäft. Welche Größe? Ja, ungefähr so. Wie? So? Na eben sehr klein. So klein. Für eine Puppe oder ein Plüschtier? Sowas ähnliches, ja. Ach so. Versuch es nebenan. Im Spielzeugladen. Aber auch im Spielzeugladen hat Elias kein Glück. Kleine Schuhe? Ja, so etwa? Das wäre Größe 2,5. Bedauere, haben wir momentan leider nicht da. Wie groß sind die Stiefel von dieser Cowboy-Puppe da? Lass mal sehen. Richtig, die sind genau 2,5. Aber ich kann sie nur mit dem ganzen Cowboy verkaufen. Und was kostet der? 31,90. So viel Geld hat Elias natürlich nicht. Tja, was macht man, wenn man etwas kaufen will, das es im Geschäft nicht gibt? Kaufen will, was es im Laden nicht gibt, Papa. Man kann eine Anzeige aufgeben, zum Beispiel im Internet. Da geht das am schnellsten. Prima, darf ich? Gleich jetzt? Ich arbeite. Bitte, Papa. Na gut. Was soll drin stehen? Kaufe Schuhe, Größe 2,5. Sofort. 2,5? Das gibt es? Das gibt's. Na schön. Fertig. Und jetzt brauchst du noch ein Erkennungszeichen, damit die Leute dir antworten können. Die Oma aus dem Ei. Die Oma aus dem Ei. Ist das ein Märchen? Ja. Das ist kein Märchen, das ist Wirklichkeit. Das ist eine wirkliche Oma, nur eben klein und ohne Schuhe. Aber davon versteht ja so ein Vater nichts. Auch wenn sie noch keine Schuhe hat, die Undu-Oma übt jeden Tag Laufen mit Elias. Aber immer wieder fällt sie dabei hin. Und dann wird sie wütend. Und schmutzig wird sie dabei natürlich auch. Weißt du was? Sagt deshalb Elias am Freitagabend zu ihr. Du kommst jetzt mit in die Badewanne. Du bist ganz beschmutzt. Beputzt? Beschmutzt. Du bist ganz schmutzig. Sieh dir mal deine Hände und Füße an. Oh, ganz schmutzig. Elias steigt in die Badewanne. Oma Undu setzt er auf die Seifenschale. So. Jetzt waschen wir uns zuerst das Gesicht. So. Das Gewicht. So. Den Hals. So. Und so die Ohren. Hm? Nicht so, sondern so. Nicht so, sondern so. So nicht das Gesicht. Allenfalls noch den Hals in den Ohren bohren. So nicht, sondern so. Nicht so, sondern so. So nicht das Gesicht. Allenfalls noch den Hals in den Ohren bohren. So nicht, sondern so. Sondern so, sondern so, sondern so. Pass auf, zappel nicht so rum. Das ist rutschig. Zappel nicht rutschig. Hilfe! Mir rechts. Du gehst unter. Hilfe! Hilfe! Hallo. Hallo. Du kannst ja schwimmen. Von ganz allein. Wie kommt denn das, Undu? Ja, Undu kannst du auch. Manche Fragen scheint die Oma einfach nicht zu verstehen. Na egal. Deine Sachen sind nass. Die müssen wir waschen und trocknen. Zieh dich aus. Ich gehe so lange raus. Und du wäschst dich so, wie du es von mir gesehen hast. Sie ist zwar klein, überlegt Elias, aber immerhin eine Oma. Sie schämt sich vielleicht, wenn ich dabei bin. Ich kann ja so lange mein Zimmer aufräumen. Also, wenn ich wiederkomme, bist du fertig. Alles klar? Alles klar. Aber als Elias zurückkommt, ist überhaupt nichts klar. Oh Gott, oh Gott, sieht das hier wieder aus. Die reinste Überschwemmung. Wo ist die? Wo ist? Wo ist was? Wieso ist das Wasser schon raus? War da nichts mehr drin? Nein. Nein. Nur dieses weiße Haarbüschel. Ich hoffe, du hast nicht deinen weißen Plüschbär gebadet. Nee, habe ich nicht. Na dann. Also, Zähne putzen und ab ins Bett. Beim Zähneputzen tropfen Elias Tränen auf die Zahnbürste. Sie ist durch den Abfluss runtergespült worden. Es treibt sie irgendwo in irgendwelche stinkenden Abwässerkanälen. Und niemand kann ihr helfen. Als Elias dann im Bett liegt, muss er noch mehr weinen. Ich habe keine Oma mehr. Meine kleine Unu-Oma ist weg. Ich bin der unglücklichste Mensch von der ganzen Welt. Eul nicht. Hapschi. Unu? Du hast dich gerettet? Du bist nicht im Abfluss verschwunden? Du hast dich gerettet. Das ist toll. Das ist toll, das ist toll. Hapschi. Oh, mir ist spicht. Du bist bloß erkältet. Keine Angst, davon stirbt man nicht. Ich koche dir einen Tee mit Honig. Und morgen ist alles wieder gut. Elias findet in der Küche 5 verschiedene Teesorten. Vorsichtshalber nimmt er von jeder Sorte einen Beutel. Und weil er den Honig nicht findet, macht er ein paar Tropfen Rumgeschmack in den Tee für den guten Schlaf. Eklig, will nicht. Du musst, das ist 5 heilender Tee. Weil er aus 5 Beuteln ist. Du willst doch gesund werden. Sonst musst du zum Arzt. Der gibt dir eine Spritze und das tut weh. Ich will keine Spritze, das tut weh. Also dann schluck jetzt. Einen Löffel Tee für Mama. Einen für Papa. Einen für Elias. Elias, das bin ich. Also für mich wirst du doch einen Löffel schlucken. Einen Löffel für Emil. Einen für Victoria. Einen für... Und wirklich, Oma Undu schluckt jetzt brav den 5 heilenden Tee. Und nach dem 10. Löffel Tee hat sie schon ganz kleine Augen. Und auch Elias schläft jetzt ganz schnell ein. Er weiß zwar nicht, wie sich Undu aus der Badewanne retten konnte, aber er weiß, dass er sehr glücklich ist, dass die Oma wieder bei ihm ist. Sie ist ja keine gewöhnliche Oma, sondern eine Oma aus dem Ei. Und da können eben auch mal außergewöhnliche Dinge passieren. Seht mal, Kinder, alle aufgepasst? Zum Beispiel jetzt. Mitten in der Nacht ist Elias aufgewacht. Er hört, dass im Wohnzimmer der Fernseher läuft. Er sieht, dass Undu nicht in ihrem Karton unterm Bett liegt. Er rennt ganz schnell ins Wohnzimmer. Auf dem Tisch liegt die Fernbedienung. Und auf der Fernbedienung steht Oma Undu. Das heißt, sie steht nicht, sie hopst und drückt dabei jedes Mal einen anderen Knopf der Fernbedienung runter. Sie hopst so von einem Programm zum anderen. Dreh mich um, Tee mit rum, dreht mich um, hin und her, auf und ab, ist nicht schwer, dreht sich alles rund und bunt, Tee mit rum macht mich gesund. Aufhören, Undu, bitte. Du wirst noch Mama und Papa aufwecken. Oma Undu kann sehr viel, schwimmen wie ein Krokodil, kann hochspringen, kann auch singen. Oma Undu macht das und das macht Spaß. Undu, wo bist du? Bist du okay? Die Oma ist okay. Sie ist bloß erschöpft eingeschlafen. Elias nimmt sie und legt sie in seinem Zimmer behutsam wieder in ihren Karton. Und als seine Mutter, die wohl auch von dem Lärm wach geworden ist, noch einmal in sein Zimmer sieht, sieht sie ihn vorbildlich zugedeckt im Bett liegen. Und, was war denn? Nichts war. Alles okay. Am nächsten Tag ist allerdings nichts okay. Das gibt's doch nicht. Wieso geht die Fernbedienung nicht? Nichts. Es geht gar nichts mehr. Verstehe ich nicht. Gestern war doch noch alles in Ordnung. Der Fernseher kann doch nicht über Nacht kaputt gehen. Hast du vielleicht am Fernseher rumgespielt, irgendwelche Knöpfe gedrückt, Elias? Nee, habe ich nicht. Wirklich nicht. Was mache ich jetzt mit den Videokassetten über die Burg Karlstein? Na, dann arbeite ich erstmal die Bücher durch. Regnet ja sowieso. Da fällt unser Sonntagsausflug ins Wasser. Holen wir nach, Elias, versprochen. Ich setze mich jetzt an den Computer. Ich muss mein Spiel weiterentwickeln. Für irgendwas muss so ein Regentag ja auch gut sein. Für irgendwas möglicherweise, aber für Elias? Die Eltern arbeiten an ihren Schreibtischen. Der Regen prasselt an die Fensterscheiben. Schloss Brokkus Käse. Nein, Elias braucht sein Lieblingsschimpfwort jetzt gar nicht. Schließlich ist er auf diese Eltern nicht angewiesen. Undu, Undu, aufwachen, aufstehen. Will nicht aufkrachen, will nicht aufgehen. Komm, ich zeig dir mal, was richtig läuft. Ohne Schuhe? Keine Lust. Ach komm schon, sei kein Spielverderber. Kann nicht, bin müde. Du bist gemein. Du bist gemein. Ein Glück, dass es jetzt gerade klingelt. Elias rennt zur Tür. Ja? Hier ist ein Paket für dich. Für mich? Ja. Aber da steht doch gar nichts drauf. Du bist doch Elias. Ja. Dann geht das in Ordnung. Und vor wem ist das? Das steht auch nicht drauf. Ja, das kann passieren. Was hast du da? Ein Paket. Ein gelbes Paket. Das ist für mich. Bist du wieder okay? Klar, okay. Das sind Schuhe. Gelbe Schuhe für Undu. Tatsache. Jetzt können wir laufen üben. Okay, laufen üben. Draußen, wo die Welt ist? Draußen regnet es. Aber die Welt ist auch hier in meinem Zimmer. Wir üben hier. Und eins, und zwei, und schön einen Fuß vor den anderen setzen. Und eins, und zwei. Und eins, und zwei, und eins, und zwei. Achtung! Undu, was machst du da? Das ist toll. Das macht Spaß. Undu hat mit ihren neuen Schuhen Schwung genommen und springt hoch. Nein, sie springt nicht. Sie fliegt. Das ist toll. Ich fliege. Und jetzt sieht Elias auch, dass Oma Undus kleine Flügelchen gewachsen sind. Sie sind keine kahlen Stummel mehr, sondern haben richtige Federn bekommen. Nein, nicht auf den Schrank. Warte, nein, das ist gefährlich. Du, fertig, los. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, bin tötet. Du bist nicht tot. Du bist nur ein bisschen dumm. Du denkst, du kannst schon richtig fliegen. Nur weil du gerade gelernt hast zu laufen. Undu kann fliegen. Du musst noch trainieren, Undu. Ich helfe dir. Also erst mit den Flügeln wedeln und dann los. Einfach los. Der Wind stützt dich. Hier ist kein Wind. Mach bitte Wind. Ich will fliegen. Warte. Ich nehme den Föhn. Und jetzt eins, zwei, und drei. Und los. Jetzt und los. Elias. Elias, was machst du denn da? Ich? Och, ich trockne mir bloß die Haare. Die Haare, die sind doch trocken. Nicht richtig. Dass sie trockener werden. Eben. Naja. Und dass die Oma fliegen lernt. Du bist verrückt. Du bist verrückt? Was sagst du da, Elias? Ich hab nichts gesagt. Du hast gesagt, dass ich verrückt bin. Dass ich verrückt bin? Also jetzt reicht's aber, Elias. In letzter Zeit wirst du immer frecher. Und überhaupt, wie es hier aussieht. Wie im Saustall, wirklich. Aufräume aber sofort. Aber so Sport. Hör auf, Undu. Das ist nicht komisch. Sie ist sauer. Wir müssen aufräumen. Undu will fliegen. Auf die Plätze, fertig, los. Nicht so hoch, pass auf die Lampe auf. Notlandung. Aua. Oh, bin tötet. Ach was, du bist noch runtergefallen. Ach so. Ich will wieder fliegen. Mach wieder Wind. Also, hilf mir beim Aufräumen und ich helfe dir beim Fliegen. Das ist gut. Das ist gut, ja. Und das geht auch gut. Für einen verregneten Sonntag mit Eltern, die am Computer oder über dicken Büchern sitzen, geht es sogar sehr gut. Du Du machst das, ich mach das. Was wir machen, macht uns Spaß. Alles machen wir zu zweit. Keiner ist allein. Und morgen kommst du mit in die Schule. Was ist Schule? Da gehen die Kinder hin, um zu lernen. Was sind Kinder? Ach, Unu, ich bin zum Beispiel ein Kind. Und jetzt hör auf zu fragen. Wir müssen schlafen. Morgen ist Montag. Was ist Montag? Ach. Wir schon alles sehen. Montag ist der Tag in der Woche, an dem sich die Kinder erzählen, was sie am Wochenende alles erlebt haben. Ich war im Badeparadies. Das hatte echten Wellengang und ich bin auf der längsten Rutschbahn der Welt gerutscht. Und ich war auf einer Hundeausstellung. Der Hund von meinem Opa Karl hat eine Bronzemedaille gewonnen. Und wir waren außerdem bei einem Seniorenwettkampf und meine Oma hat eine Medaille gewonnen, sogar eine silberne. Und ich war dann noch mit allen drei Opas im Café. Und da haben wir zusammen 19 Windbeutel gegessen. Und ich hab eine Oma aus dem Ei. Was? Eine Oma aus einem Ei? Ach so, aus einem Überraschungsei. Na und? Von so einem Zeug habe ich eine ganze Schachtel voll. Aber ich habe eine echte Oma aus einem echten Ei und die ist lebendig. Die habe ich hier in der Tasche, aber die zeige ich keinem. Warum nicht? Die haben selber Omas und Opas. Hast du doch gehört. Elias hat Angst, dass ihm die anderen Kinder seine Oma Undu wegnehmen könnten. Zumal die total aufgeregt ist. Vor allem, als die Lehrerin in der nächsten Stunde, als sie über die Vögel in Wald und Feld reden, fragt: Wer kann denn auch noch fliegen außer den Vögeln? Ein Flugzeug. Schmetterlinge und Lücken. Omas mit Flügeln. Was sagst du, Elias? Oh, mit Flügeln kann man fliegen, habe ich gesagt. Man braucht Flügel dazu. Genau. Drachen können fliegen. Drachen können bei Wind ganz toll fliegen. Ja, und sehr hoch. Wisst ihr was? Wir werden alle Drachen basteln und sie dann am nächsten Samstag im Park steigen lassen. Eure Eltern oder Omas und Opas können euch dabei helfen. Ja, und für den Sieger gibt es natürlich einen Preis. Was ist ein Sieger? Und was ist ein Preis? Fragt Oma Undu, als sie mit Elias wieder zu Hause ist. Sieger ist, wer gewinnt, also wessen Drache am höchsten fliegt. Und der kriegt den Preis und das ist was zum Freuen. Ich fliege am höchsten und eins und zwei und eins und zwei, Achtung. Ach, hör schon auf, du bist kein Drache. Ich bin kein Drache. Nein, bist du nicht. Wer bin ich? Hier, schau in den Spiegel. Was ist das? Das bist du, Undu. Bin kein Drache? Was bin ich? Du bist eine Oma, aber keine gewöhnliche. Eine ganz kleine. Eine Oma mit kleinen Flügelchen, die aus einem gelben Ei geschlüpft ist. Du bist keine Oma mit kleinen Flügelchen, bin alleine? Du bist nicht allein. Kein Grund zum Heulen. Du bist auch allein. Ach was. Es ist bloß, dass wieder keiner Zeit hat, mir bei Drachenbau zu helfen. Und ich? Ich bin doch da. Aber du bist klein, Undu. Du kannst doch keinen Drachen bauen. Ich kann's ja auch nicht allein. Aber ich kann fliegen, das ist toll. Ja, das ist toll. Dann eulen wir nicht mehr, ja? Nein, wir heulen nicht mehr. Aber in der nächsten Woche erzählen die anderen Kinder jeden Tag, wie toll ihr Drache schon aussieht. Und so sagt Elias am Freitag zu seiner Lehrerin: Ich komme vielleicht nicht mit. Warum? Ich bin irgendwie erkältet oder so. Das wäre wirklich schade. Es soll so schönes Wetter werden. Ich habe aber Halsweh. Ich komme nicht, weil Vater sich ein neues Spiel ausdenkt. Und weil er mit mir keine Zeit verlieren darf. Aber das sagt Elias natürlich nur mit seiner inneren Stimme. Zu Hause schimpft er aber richtig laut vor Wut. Und Oma Undu schimpft mit: Schluss, Brokkomus, Käsefuß, fetter Popelfresser, bepisster Mist, mir reicht's. Elias, schnell! Papa kommt gerade. Heute ist doch dein großer Tag. Hast du gewonnen? Fährst du nach Australien? Was ist? Wieso sagst du nichts? Du hast nicht gewonnen? Wieso? Weil ich nicht der Beste war. Das haben sie dir gesagt? Gut durchdacht, haben sie gesagt. schlau gedacht und hübsch ausgeführt. Aber, haben Sie gesagt, man sieht an meinem Spiel, dass es jemand gemacht hat, der keine Kinder hat. Der keine Kinder hat? Was bin ich? Ein Krokodil? Du bist mein Junge, für den ich viel zu wenig Zeit gefunden habe. Und das ist viel schlimmer, als dass ich nicht gewonnen habe. Du kannst ja noch gewinnen. Aber wir müssen uns beeilen. Der Wettkampf um die besten Drachen ist schon morgen. Sie basteln an dem Drachen bis tief in die Nacht hinein. Elias, sein Vater und seine Mutter. Sie nehmen dazu das gelbe Papier aus dem Schuhkarton von Oma Undu. Zwar sieht er schließlich nicht so aus wie der Entwurf, den Elias' Vater am Computer gemacht hat. Er ist irgendwie schief geraten. Dafür hat ihm Elias aber eine Brille aufgemalt. Und die Mutter hat aus bunten Stoffresten einen Schwanz geflochten. Nein, er sieht trotzdem ziemlich gut aus, denkt Elias gerade. Und dann denkt er noch. Ich muss mit diesen Eltern einfach ein bisschen mehr Geduld haben. Das mit dem Drachen haben sie ja ganz gut gemacht. Ich muss mit ihnen das Spielen trainieren. Ich habe der Oma aus dem Ei das Laufen und sogar das Fliegen beigebracht. Da werde ich doch meinen eigenen Eltern das Spielen beibringen können. Nimmst du mich morgen mit? In die Schule? Morgen ist keine Schule. Morgen ist Drachensteigen. Und du hast jetzt auch einen Drachen? Habe ich. Gerade ist er fertig geworden. Das ist toll. Unser Drachen fliegt bestimmt am höchsten. Der gewinnt. Nimm mich mit. Okay. Aber du musst mir versprechen, dass du die ganze Zeit in meiner Tasche bleibst, damit niemand dich sieht. Klar? Klar. Alle Drachen auf die Plätze. Fertig? Wir fangen an. Und los. Bahn frei. Achtung. Und jetzt steigen die Drachen auf. Am schnellsten steigt der von Emil. Super. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber auch der von Victoria kommt gut hoch. Er steigt. Er fliegt. Er ist höher als der Drachen von Emil. Nur der Drache von Elias will und will nicht aufsteigen. Mach doch mal was. Ja, was denn? Die anderen fliegen doch auch. Ich renne ja schon. Der eine nicht ist eine lahme Ente irgendwie. Lass mich doch mal. Elias rennt los und feuert den Drachen an, so wie er es mit Oma Undu gemacht hat. Und eins und zwei und Achtung, fertig, los. Und was jetzt geschieht, ist einfach unglaublich. Wunderbar. Du hast es geschafft. Er fliegt. Er fliegt. Ist das dein Drachen, Elias? Och, der ist ja ganz weit oben. Bravo. Bravo, Elias. Elias schaut dem gelben Drachen glücklich hinterher und entdeckt an dem einen Drachenohr etwas Blaues, das aussieht wie Oma Undus Schürze. Oma Undu kann sehr viel, schwimmen wie ein Krokodil, kann hochspringen, kann auch singen, kann auch fliegen, hilft dir siegen. Oma Undu macht das und das macht Spaß. Guck mal, unser ist am höchsten. Oh, jetzt hat er sich losgerissen. Was? Oh nein. Das Wettfliegen der Drachen ist zu Ende. Alle Teilnehmer zu mir. And the winner is... Der absolute Gewinner ist Elias und sein Drachen. Oh ja, super, Elias, wunderbar. Hurra, wir haben gewonnen. Unser schiefer Brillendrachen hat gewonnen. Hey, was ist los, Elias? Warum weinst du denn? Ach, es tut ihm leid, dass sich sein Drachen losgerissen hat. Na, nicht so schlimm, Elias. Dein Vater macht dir einen neuen, wirst schon sehen. Dein Drachen ist jetzt vielleicht ganz oben im Himmel und trifft dort andere Drachen. Oder andere kleine Omas mit Flügelchen. Du machst das, ich mach das. Was wir machen, macht uns Spaß. Fliege weg, bin schon weit. Hatten eine schöne Zeit. Also heul nicht, merk dir das. Was wir machen, macht uns Spaß. Da! Da ist irgendwas runtergefallen. Was ist das? Ganz kleine gelbe Schuhe. Komisch. Und die Schnürsenkel einfach zusammengeknotet. Eine Schleife konnte sie noch nicht. Wer? Ach, nichts. Erzähl ich euch später mal. Elias und die Oma aus dem Ei. Ein Hörspiel für Kinder von Gabriele Bigott, nach dem Kinderbuch von Iva Prochazkova. Musik Alexander Krohn. Die Personen und ihre Darsteller waren Oma Carmen Maya Anthony, Elias Joshua Thiemann, Viktoria Lilly Zahavi, Emil Moritz Wigger, Vater Axel Wandke, Mutter Antje von der Ahl, Erzähler Klaus Manchen und andere. Ton Andreas Meinitzberger, Regieassistenz Thomas Doktor, Regie Wolfgang Rindfleisch. Produktion Deutschlandradio Kultur 2005.